Übungstest 1, Hörverstehen 2. Sie hören jetzt ein Radiointerview. Thomas Borchert interviewt die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel zum Thema Erreichbarkeit im Medienalltag. Zu diesem Text sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch zweimal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 20 auf dem Aufgabenblatt. Hören Sie jetzt den Text einmal ganz. Dann hören Sie den Text noch einmal in Abschnitten. Frau Meckel, Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität St. Gallen und Ihr Buch »Das Glück der Unerreichbarkeit« ist gerade erschienen. Darin fordern Sie, dass wir uns bewusst Freiräume schaffen sollen, in denen wir nicht ständig per E-Mail und SMS, Computer und Handy erreichbar sind. Wo ist das Problem? Diese Geräte haben doch alle auch einen Ausschalter. Ja, man muss ihn aber auch betätigen. Das fällt vielen Menschen schwer. Warum denken Sie, ist das so? Ja, weil wir eine gewisse Zuneigung zur permanenten Erreichbarkeit entwickelt haben. Das ist schließlich ein Zeichen dafür, dass wir bei unseren Mitmenschen gefragt sind. Und wir sind immer bestens mit Informationen versorgt. So entsteht ein Gefühl, mitten im Strom des Lebens zu schwimmen. Und dann ist es einfach schwer, das zu stoppen. Ja, aber das klingt doch gut. Warum sollte man denn dann solche positiven Gefühle abschalten? Weil das nur die eine Seite ist. Ich benutze viele verschiedene Geräte zur Kommunikation. Aber zu den guten Gefühlen kommt ein negativer Punkt. Man meint immer, auf alles reagieren zu müssen, auch auf nicht so wichtige Dinge. Und dann gerät man unter Druck. Auf einmal hat man keine Zeit mehr für die Fragen. Was will ich eigentlich antworten? Was will ich sagen? Will ich mit dem, der mich da anspricht, überhaupt reden? Dann tappen wir in die Kommunikationsfalle. Schildern Sie da nicht ein Luxusproblem? Wer ist schon so stark in elektronische Kommunikation eingebunden? Das wandelt sich gerade. Die Kommunikation in allen Bereichen unserer Gesellschaft verlagert sich auf technische Plattformen wie E-Mail und SMS, PC und Handy. Es gibt immer weniger persönliche Gespräche. Sogar die Zahl der Telefongespräche sinkt zugunsten von SMS und Mail. Die Technik macht Erreichbarkeit zu jeder Zeit möglich. Und die wird einfach erwartet. Der Druck ist so groß, dass manche sich da sogar rauslügen müssen. Untersuchungen haben ergeben, dass nirgendwo so viel gelogen wird wie in E-Mail und SMS. Akku war leer, kein Netz. Keiner traut sich zu sagen, ich brauche im Moment Ruhe zum Arbeiten. Haben Sie eine Lösung, wie man sich diesem Zwang zur Kommunikation entziehen kann? Wir müssen Richtlinien aufstellen. In einigen Unternehmen hat man bereits erkannt, dass die Mitarbeiter irre werden durch dieses ewige Kommunizieren. Da wird in betrieblichen Vorgaben klar festgelegt, wann die Geräte ein- und wann sie ausgeschaltet sind und auch, wie schnell Mails und Anrufe beantwortet werden müssen. Im Privatleben aber scheinen zumindest Jugendliche mit dem Kommunikationsstress gut klarzukommen. Erstens definiert sich die Anerkennung unter Jugendlichen zu einem großen Teil darüber, wie viele SMS und E-Mails sie bekommen. Und wenn sie frisch verliebt sind, ist SMS die ideale Plattform. Und zweitens sind die Jugendlichen natürlich mit dieser Technik groß geworden. Aber die Gehirnforschung zeigt ganz klar, wir können mehrere Dinge nicht gleichzeitig machen, nur im raschen Wechsel nacheinander. Und das hat Folgen. Je schneller man zwischen verschiedenen Aufgaben wechselt, desto länger braucht man, sie zu verarbeiten. Sie nennen diesen Effekt die unterbrochene Gesellschaft. Genau. Im Durchschnitt kann sich ein Büromensch 2,5 Minuten auf eine Sache konzentrieren, bevor er von außen unterbrochen wird. Durch einen Anruf, durch einen Kollegen, durch eine E-Mail. Wir leben inzwischen so stark in dieser Unterbrechungsunkultur, dass nicht mehr die Arbeit durch Mails unterbrochen wird, sondern umgekehrt, das Mailen durch die Arbeit. Wir können uns gar nicht mehr richtig konzentrieren. Ich kenne das von mir selbst gut genug. Das ist aber ein Widerspruch. Sie sind Medienwissenschaftlerin, aber raten zur Abstinenz vom Kommunizieren. Überhaupt nicht. Ich würde mein Handy nur ungern hergeben. Es geht darum, Zeiten zu schaffen, in denen Pause ist. Wenn Sie sich wirklich konzentrieren wollen, etwa um ein Buch zu lesen, dann darf es nicht ständig bimmeln. Dann muss man sich technisch abkoppeln und unerreichbar sein. Ich nenne das ein existenzielles Funkloch. Wie eine ausgewogene Ernährung brauchen wir auch einen guten Informations- und Kommunikationsmix, um nicht krank zu werden. Und wie kommt man Ihrer Meinung nach raus aus dieser Erreichbarkeitsfalle? Ausmachen. Es klingt total einfach, ist aber extrem schwer für die meisten Menschen. Wir brauchen Zeiten der technischen Unerreichbarkeit, um uns auf bestimmte Aufgaben oder einen Menschen wirklich zu konzentrieren, nämlich auf eine Sache oder auf eine Person zu einer Zeit. In Konferenzen und Diskussionen gehört das Handy prinzipiell ausgeschaltet. Das muss heute eine Frage der guten Umgangsformen werden. Ähnlich wie damals, als es praktisch ein Tabu war, bei jemandem anzurufen, während die Tagesschau im Fernsehen lief oder während der Mittagszeit. Und noch etwas. Ein Trick, um die eigene Kommunikation zu entschleunigen, ist, ganz bewusst eine vernünftige Sprache zu benutzen, auf Grammatik und korrekte Rechtschreibung zu achten und eine ordentliche Anrede- und Grußformel zu verwenden. Wenn man sich Zeit für die Formulierung nimmt, dann gewinnt auch der Inhalt. Mit diesen guten Ratschlägen können wir dieses Interview beenden. Frau Meckel, wir danken Ihnen.